Ketten hält. USA, Weltterrorist. USA. USA, der Virus der Welt. USA, der uns in Ketten hält. USA, Weltterrorist. USA, ich hasse dich. USA, der uns in